2a. Emma, das war super lecker. Das hat richtig gut getan. Du musst mir unbedingt das Rezept für den Kürbisauflauf geben. Ja, das fand ich auch. Das Rezept habe ich neulich entdeckt. Es hängt am Kühlschrank. Das kannst du dir ruhig mitnehmen. Cool, danke. Kein Problem, Jannis. Nanu, es ist ja schon nach 9. Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht, oder? Ja, das stimmt. Vor allem, wenn man in guter Gesellschaft ist. Genau, darauf stoßen wir an, ja? Auf jeden Fall. Gut, dann hol ich noch eine Flasche Prosecco und du hol doch schon mal den Nachtisch aus dem Kühlschrank. Ach ja, den Schokoladenpudding hatte ich fast vergessen. Den können wir uns jetzt zum Abschluss richtig auf der Zunge zergehen lassen.